Kette glänzt im Weiß-Silber. Aber was mich wirklich zufriedenstellt, ich hab keinen Schimmer. Meine Konten machen Luftsprünge, aber meine Seele lebt seit 2 Jahren unter Brücken. Hab Augenringe, weil ich tagelang nur wach bin. Ich kauf mir eine Villa, aber schlafe auf Matratzen. Bin öfter in Hotels und bin draußen. Das Geld schick ich nach Hause, doch bekomme meine Eltern nicht zu Augen. Jet Set Life, aber innerlich leer. Egal wie oft ich fliege, ich komme dem Himmel nicht näher. Mein nagelneuer Benz in 63 AMG, fährt 300 km/h, aber zeigt mir nicht den Weg. Anstatt Schmetterlinge hab ich Steine in meinem Bauch. 1000 Bitches, aber keine echte Frau. Ich hasse mein Schicksal. Musik nahm mir alles, was ich hatte, und gab mir, was ich nicht bekam. Wenn du denkst, dass du alles besitzt, liegst du falsch, du hast alles und nichts, nix. Auch wenn unwichtige Dinge dir so rar erscheinen, hat alles seinen wahren Preis. Und du bist jeden Tag aufs Neue nur ein Verlierer. Jeden Tag aufs Neue bist du auch Sieger. Jeden Tag aufs Neue bist du Verlierer. Jeden Tag aufs Neue bist du auch Sieger. Meine Seele ist ein Stein, mit jedem Lächeln im Gesicht fress ich Tränen in mich rein, ich bin müde. Mir fehlt die Kraft, ich bin schlapp. Und der 5-Sterne-Kaviar macht mich nicht satt. Mein Schuh-Louboutin in Creme, Beige, Elfenbein geht den Weg nicht von alleine und hält mich nicht auf Bein. Die Uhr an meiner Hand, sie glänzt und ist am Schein. Doch verändert deinen Scheiß, sie schenkt mir keine Zeit. Kurt Cobain, am besten eine Kugel setzen. Doch diese Kugel würde ebenso meine Mutter treffen. Geld stinkt, diese Scheine machen arm. Denn hast du deine Taschen voll, behandelt keiner dich normal. Bist du was, wird hinterm Rücken Dreckiges gesagt. Aber drehst du dich mal um, dann lecken sie deinen Arsch. Ich hasse mein Schicksal. Musik nahm mir alles, was ich hatte, und gab mir, was ich nicht bekam. Wenn du denkst, dass du alles besitzt, liegst du falsch, du hast alles und nichts, nix. Auch wenn unwichtige Dinge dir so rar erscheinen, hat alles seinen wahren Preis. Du bist jeden Tag aufs Neue nur ein Verlierer. Jeden Tag aufs Neue bist du auch Sieger. Jeden Tag aufs Neue bist du Verlierer. Jeden Tag aufs Neue bist du auch Sieger. Ich habe so viel Sonne gesehen, doch die Wärme nie gespürt. Egal wie gern ich das auch würd, ich hab die Sterne nie berührt. Es ist die Frau, die ich nicht habe, oder der Benz, der mich von ablenkt. Sind das alles gute Freunde oder Menschen, die am Sack hängen? Außen kalt, doch tief in mir brennt's. Ich hab Frieden mit jedem, doch Krieg mit mir selbst. Keine Zugehörigkeit, ich bin überwiegend draußen. Ich bin überall, doch fühl mich nirgendwo zu Hause. Ein 24 Stunden langer Winter, der mich plagt. Und der Pulli von Versace hält mich irgendwie nicht warm. Ich hasse mein Schicksal. Musik nahm mir alles, was ich hatte, und gab mir, was ich nicht bekam. Wenn du denkst, dass du alles besitzt, liegst du falsch, du hast alles und nichts, nix. Auch wenn unwichtige Dinge dir so rar erscheinen, hat alles seinen wahren Preis. Du bist jeden Tag aufs Neue nur ein Verlierer. Jeden Tag aufs Neue bist du auch Sieger. Jeden Tag aufs Neue bist du Verlierer. Jeden Tag aufs Neue bist du auch Sieger. Jeden Tag aufs Neue nur ein Verlierer. Jeden Tag aufs Neue bist du auch Sieger. Jeden Tag aufs Neue bist du Verlierer. Jeden Tag aufs Neue bist du auch Sieger. Jeden Tag aufs Neue nur ein Verlierer. Jeden Tag aufs Neue bist du auch Sieger. Jeden Tag aufs Neue bist du Verlierer. Jeden Tag aufs Neue bist du auch Sieger.